Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piratenfraktion spricht jetzt Herr Kollege Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen auf der Tribüne und im Livestream. In der Überschrift, Frau Güler, weisen Sie darauf hin, dass Martin und Metin in Deutschland gebraucht werden. Es wird der Eindruck vermittelt, als ob es von der CDU erwünscht und erbeten sei, auf Zuwanderung und vielleicht sogar auf Integration zu setzen. Allerdings stellt der aufmerksame Leser schnell fest, dass Sie das in Ihrem Antragstext gar nicht gemeint ist und gar nicht gemeint sein kann. Sie verknüpfen zum Beispiel den aus unserer Sicht ausschließlich positiv zu bewertenden Anstieg auf 90.000 Studenten, die im Ausland studieren, damit, dass diese Studenten eventuell nach ihrem Studium nicht mehr zurück nach Deutschland kommen können. Die äußerst wichtige Auslandserfahrung, die diese Studenten dabei erwerben, lassen sie völlig außer Acht. Es ist sicherlich sinnvoll, im Kontext des zu erlassenen Landesanerkennungsgesetzes Konzepte zu entwickeln, die sich damit beschäftigen, ausländische Berufsabschlüsse leichter zu einer Anerkennung zu führen und Zuwanderern und deutschen Rückkehrern somit den Weg zur Arbeit zu erleichtern. Es mag auch ein möglicher Lösungsansatz sein, im Ausland tätige deutsche Fachkräfte wieder für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Allerdings kann es nicht sein, dass sie das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz und insbesondere das Landesanerkennungsgesetz auf diese Art und Weise dazu instrumentalisieren. Der Kern des Problems sind nicht die deutschen Fachkräfte, die im Ausland leben, sondern die im Bundesgesetz fehlende Beratungsleistungen, die es nach Hamburger Vorbild im Landesanerkennungsgesetz verpflichtend einen Anspruch geben muss. Und wenn Sie unbedingt auf Martin und Metin zu sprechen kommen müssen, dann betonen Sie bitte, dass es Ihnen eher um Martin geht und eben nicht um Metin. Und falls Sie zu dem Entschluss kommen, sich auch um Metin kümmern zu wollen, unterstützen Sie uns bitte bei den sinnvollen Initiativen, zugewanderte Fachkräfte nachhaltig zu integrieren. Das fängt bei der doppelten Staatsbürgerschaft an, geht über eine angemessene Entlohnung für Lehrkräfte in Integrationskursen und hört bei der Vermittlung von fundierten Sprachkenntnissen auf. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen und werden der Überweisung des Antrags in den Ausschuss für Integration selbstverständlich zustimmen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Minister Schneider das Wort. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.